beten im Herrn. Wir sind die Wappen von Abendherum, die Stuckern, immer bereit, wenn der Einsatz so gut, mit England, mit dir. Du kannst dich, du kannst dich, du.